Das erste Leben des Stefan Zweig begann 1881 in Wien. Er wurde in das begüterte, breiter Bildung und den schönen Künsten zugeneigte jüdische Bürgertum der österreichisch-ungarischen Monarchie hineingeboren. Bruder Alfred übernahm die Textilfirma des Vaters Moritz Zweig. Stefan studierte Philosophie und Literatur, schrieb Gedichte und übersetzte Lyrik und Prosa. Auf Karteikarten aufgeklebte Rezensionen zu seinem ersten Buch von 1901, dem Gedichtband »Silberne Seiten«, fanden sich im Nachlass seiner Salzburger Sekretärin. Er ging auf Reisen durch die ganze Welt, lernte bedeutende Persönlichkeiten kennen und blieb mit ihnen oft über Jahrzehnte in brieflichem Kontakt. Oliver Matuschek. Wir haben ausliegen auch Kopien der Briefe an ihn. Es ist wie ein Literaturlexikon oder ein Kulturlexikon, muss man sagen. Es ging ja auch in die Musik hinein, in die Malerei. Er traf sich mit Salvador Dali zum Beispiel in London. Brecht traf er auch in London dann im Exil. Aber auch viele andere Leute, Rodin zum Beispiel, den er in jungen Jahren traf, den sehr beeindruckt hat, zu einem Gedicht animiert hat, sogar, das man in der Ausstellung auch hören kann, die einzige Aufnahme von Zweigs Stimme, die wir heute kennen. Als Stefan Zweig dieses Gedicht am 12. März 1933 aufnahm, stand er bereits an der Schwelle zu seinem dritten Leben, dem Exil. Das zweite Gedicht, das er deklamiert, trägt den Titel »Hymnus an die Reise«. Schienen die blauen Adern aus Eisen, durchrinnen die Welt ein rauschendes Netz. Herz, ring mit ihnen, raff auf, dich zu reisen. Im Flug nur entfließt du Gewalt und Gesetz. 1919 hatte Stefan Zweigs zweiter Lebensabschnitt begonnen. Er hatte seine langjährige Freundin Friederike von Winternitz geheiratet, mit ihr und ihren beiden Töchtern aus erster Ehe ein angemessen repräsentatives Haus am Salzburger Kapuzinerberg bezogen und engagierte sich für die Aussöhnung der Völker und den Frieden. Clemens Renoldner, der 1992 eine erste umfassende Ausstellung zu Leben und Werk in Salzburg zusammentrug. Es gibt wenig Autoren, die sich in dieser Zeit so eminent engagiert haben. Natürlich musste er dann sehen, dass das politisch nicht gefruchtet hat. Und er war natürlich sehr verbittert, als er dann 1934 nach England in die Emigration gegangen ist und dann weiter in die USA. Das ist das dritte Leben des Stefan Zweig, das mit dem selbstgewählten gemeinsamen Tod der Immigranten Lotte und Stefan Zweig im brasilianischen Petropolis endete. In der vor allem von Oliver Matuschek mit Sucheifer und Finderglück zusammengetragenen Ausstellung wandern wir durch ein faszinierendes Kaleidoskop. Neben seiner Schriftstellerei und der Reisetätigkeit war Zweig ein passionierter Sammler von Kunst und von Handschriften aus Literatur und Musik. Ganz besonders hervorzuheben die Melodie der deutschen Nationalhymne in Haydns Originalhandschrift und dazu dann eben auch als zweites Stück von Hoffmann von Fallersleben das Lied der Deutschen mit allen drei Strophen, eben beginnend mit Deutschland, Deutschland über alles. Ein Stück, das er nur kurze Zeit besaß, das er gerne sofort wieder loswerden wollte 1936. Ich will dieses nationalistische Gedicht nicht in meiner Sammlung, sagt er, und will es nach Deutschland verkaufen, um Geld dafür zu bekommen, dass sie mir zurückhalten, wie er sagt. Fotos, Briefe, Bücher sind der natürliche Boden dieses Wundergartens. Zweigs Schreibtisch, die Reiseschreibmaschine seiner Sekretärin, die Meerschaumpfeife des Tabak- und Kaffeefreundes und sein Wanderstock überliefern die private Aura. Ein gerahmtes Goethe-Gedicht in dessen Handschrift nebst zugehöriger Schreibfeder hat ihn sein Leben lang inspiriert. Wir sehen die Riesenbuchstaben, mit denen die Komponistengattin Alma Mahler ihre Briefbögen bedeckte, und die winzig kleine, gestochene Handschrift des tragisch endenden Josef Roth, den Stefan Zweig verehrte und finanziell unterstützte. Wenn man sich mit Stefan Zweigs Briefen und Kommentaren beschäftigt hat, weiß man, mit welcher Verehrung er von diesen großen Autoren gesprochen hat und er sich selber eigentlich nie in diese Augenhöhe dieser Leute gebracht hat. Aber mit einigen Texten und einigen Büchern ist er das absolut.